Hallo und herzlich willkommen zum Nerdphone, Ausgabe Nummer 59. Hier wird am Fließband produziert. Soll nicht heißen, dass die Qualität sinkt. Nein, die steigt sogar ins Unermessliche. Nachdem ich die Freifunker schon hier hatte, nachdem ich jetzt eine Buchbesprechung hier hatte, geht's jetzt spannend weiter. Und zwar habe ich den Volker hier. Grüß dich, Volker. Ja, hallo. Warum habe ich dich hier, Volker? Was haben wir zu besprechen? Ja, wir sitzen hier direkt vis-à-vis vom Sendezentrum, also von der Podcaster-Ecke. Und ja, ich mache auch Podcasts im Science-Fiction-Fantasy-Bereich, habe aber dann festgestellt, es ist immer noch extrem techniklastig. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Problem ist nur, wenn man anfängt, dann immer alles auf- und abreißen zu müssen, dann stimmt irgendeine Config nicht mehr, weil man was anderes produziert hat oder was anderes ausprobiert hat. Und man frickelt eigentlich bei jedem Start ein paar Minuten bis eine halbe Stunde rum, bis es doch wieder so läuft, wie man es vielleicht haben wollte. Okay, das heißt, also als Podcaster hast du ja so gemerkt, da muss man was machen, ne? Da fehlt irgendwas, ne? Irgendwas. Der Faulpelz in mir hat geschrien, das muss einfacher gehen. Okay. Dann haben wir überlegt, es gibt gerade so nette kleine Computer, Raspberry Pi oder BeagleBone oder ähnliche, die im zweistelligen Euro-Bereich liegen. Das könnte man eigentlich investieren und schauen, gibt's nicht sowas oder kann man nicht sowas bauen, dass man im Prinzip so eine Auspacken, Einschalten, Live-Lösung hat. Ja, und da habe ich dann halt jetzt über ein Jahr mal so gebastelt und jetzt im Prinzip ein Raspberry Pi Image und auf Serverseite Schritt zurück. Also genau, kurz Schritt zurück. So ein Raspberry Pi ist ja schon, also die es noch nicht kennen, ist ein kleiner, ich sag mal, Hosentaschencomputer. Ist ein kleiner Computer, so 2,5 Zentimeter, glaube ich, mal 5 Zentimeter groß. Zigarettenschachtelgröße, sagen wir mal so. Computer in Zigarettenschachtelgröße. Ist alles mit dabei. Alles, was da ist. CPU, Arbeitsspeicher, Ethernet, USB, HDMI. Ist alles keine drin. Tastatur, kein Display, deshalb ist er genau. Läuft von USB-Power, war das auch nett macht. Aber da kann man viel machen. Das ist ein vollwertiger Computer. Da kann man viel mitmachen. Ja, nicht als leistungsfähig, aber für das, was wir machen wollen, durchaus ausreichend. Die Idee war jetzt wirklich so eine Kiste zu haben, mit der ich mich hinstellen kann, die ich irgendwo einklöppeln kann. Also irgendwo Audio einstöpseln ins Mischpult, das eventuell da ist, oder ein USB-Mikrofon anklemmen, auf Anschalte, dann eventuell abwarte, bis er durchgebootet hat. Und dann bin ich live. Dann habe ich einen Stream, kann online gehört werden. Oder vielleicht als Ersatz oder Ergänzung zu den klassischen Bürgerfunk-Initiativen, die halt irgendwo im Nachtprogramm von irgendeinem dritten oder vierten Programm dann eine Ecke kriegen. Und so könnten sie zu jeder Zeit und je nach Bedarf was machen. Und wenn man dann ausschaltet, dann ist nicht nur der Stream aus, sondern dann wird er auch automatisch veröffentlicht. Das heißt, was du geschaffen hast, ist die Umsetzung der Idee, ich habe eh schon ein Device, wie ich jetzt so ein Mikrofon zum Beispiel, mit dem ich was aufnehme, ich habe ein Mischpult, wo das, was ich spreche, rauskommt. Du hast die Idee geschaffen, ich will ein Gerät haben, dass das, was ich spreche oder was gesprochen wird, dass es einmal aufgenommen wird und sogar, andersrum, dass es gestreamt wird, das heißt, live gehört werden kann im Internet, über einen Webbrowser oder über andere Programme wie VLC zum Beispiel, und dass es auch danach auch zum nochmal anhören downloadbar auf einer Webseite angezeigt werden kann, dass jeder sich das nochmal nachher anhören kann. Das soll automatisch gehen, weil du sagtest, du hast selber gesagt, einen kleinen Vorbild in dir entdeckt und sagst, ich will es einfach haben, Knopfdruck, Gerät einschalten, das Ding soll streamen, jeder soll es hören können und nachher wieder abrufen können. Und da hast du dir gedacht, Raspberry Pi. Ja, der hat so seine kleinen Macken, kommen glaube ich nachher drauf. Zweite Idee, die dann war, ich bin in einer Piratenpartei und da haben wir von unseren Fraktionssitzungen gesagt, die wollen wir alle A, streamen, damit die Leute mithören können, B, das archivieren, dass man nachhören kann. Da ist auch wieder aufbauen, zusammenstöpseln, richtig auspegeln, die Verschaltung, die ein anderer verkehrt gemacht hat, wieder rückgängig machen, wieder so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde rumbasteln. Ich wollte das, ich sag mal, hausmeisterkompatibel haben. Okay, das heißt also auch aus dir heraus, nicht nur für dich war, sondern dass auch andere das einfach nutzen können. Ja, weil ich da halt auch gefragt wurde und dann, erklär mal jemandem, wie man Mischpult aufbaut, zusammen richtig auspegelt, die AUX-Wege richtig einstellt, die From-to-Track-Einstellung richtig macht, dass es weder Rückkopplung noch keine Signale gibt. Ich habe gesagt, das muss einfach so gehen, wirklich so ein Schalter zum Ein- und Ausschalten, und das muss es dann eigentlich sein. Auch die Sache aufnehmen und dann hochladen, richtig benennen, richtig verlinken, kann man so viel A verkehrt machen, B ist immer derselbe blöde Aufwand. Ich habe gesagt, das muss anders gehen. Hab dann im Prinzip aus einem Raspberry Pi als kleinen Computer ein passendes Programm und auf Serverseite einem Icecast-Server, das ist so der übliche Streaming-Server, der recht verbreitet ist, und ein paar Skripten und einem Webserver, bei mir ist der Lighty, lief aber auch in dem Apache. Ich sag mal, ein Komplettpaket geschnürt, dass man da wirklich einfach das Ding hinschmeißen kann. Also für die Fraktionssitzung besteht das aus Netzteil, Kabel, dem Raspberry Pi und einem über USB angeschlossenen USB-Mikrofon. Das wird hingeschmissen, angeklemmt. Und dann läuft das genauso ab. Und wenn wir fertig sind, wird es halt einfach auseinandergerissen. Okay, wir sprechen dann erstmal so, hallo, willkommen und nachher tschüss. Oder wir reißen es einfach so ab, je nachdem wie die Laune und Zeitdruck ist. Genau. Und beim nächsten Mal wird es halt einfach nur wieder hingestellt, eingestöpselt, läuft. Aber man braucht ja dafür jetzt, wie die Zuhörer vielleicht noch rausgehört haben, besteht das ja jetzt nicht nur aus diesem Raspberry Pi, sondern besteht ja auch aus einem Server, gerade für Streaming und für zum Hochladen auf den Server, dass man sich das nochmal anhören kann. Besteht dieses Paket natürlich daraus, dass man natürlich online sein muss. Das heißt, man muss natürlich da, wo man dieses Gerät hinbringt, wo man aufnehmen möchte, muss man Internetzugang haben. Ja, idealerweise sogar verkabelt, weil WLAN gerne Wackler reinbringt. Aussetzer und die Konfiguration ist deutlich komplexer. Beim normalen Ethernet reicht es in allermeisten Fällen einfach einstöpseln und der holt sich dann die Adresse und alle Angaben und das passt dann schon. Genau, das ist die einfachste Variante, weil so ein Raspberry Pi hat ja auch in diesem Ethernet-Anschluss einstecken, stöpseln, geht am einfachsten. Das heißt, die Orte, wo man aufnehmen sollte, vorbereitet sein mit mindestens Internet. Was braucht man da für eine Anbindung? Hast du das mal ausprobiert, mit welchen Geschwindigkeiten man dann braucht? Reicht auch ein 1 Mbit-Anschluss, den man so hat? Der wird ein bisschen knapp, also ein Mbit-Anschluss heißt ja üblicherweise ein Mbit runter, 128 Mbit hoch. Das ist wichtig, und ja. Der Sendeteil, das ist der interessante, da, wenn man Mono machen will, dann sollte man schon seine 164 Kbit, 96 Kbit schon haben. Mhm. Stereo eher so, sagen wir 150, 180 Kilobit. Okay, das heißt also, auch für die Zuhörer, die jetzt denken, Mensch, das ist ein super tolles Ding, das würde ich mir gerne ausprobieren, bitte fragt vorher Administratoren oder Verantwortlichen, was für ein Anschluss da ist, ob man das überhaupt nutzen kann, und bitte fragt nochmal hinterher, wenn die sagen, ja, wir haben eine 6-Mbit-Leitung, fragt mal, weil das ist immer eine Angabe auf den Download der Geschwindigkeit, nicht auf den Upload. Wichtig, der Raspberry Pi oder generell deine Idee basiert ja darauf, dass man was hochlädt, also uploadet. Also achtet darauf, dass man die Upload-Geschwindigkeit entsprechend dimensioniert. Hilft ja nichts, wenn du eine 6 Mbit Download-Geschwindigkeit hast und hast hier eine 64K Upload-Geschwindigkeit, dann hast du nichts gewonnen. Also fragt nach, wenn ihr sowas einsetzen wollt, auf entsprechende Upload-Geschwindigkeit. Okay, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Internet muss da sein, muss entsprechende Upload-Geschwindigkeit muss da sein, Strom muss da sein für Mini-USB-Adapter. Mini-USB, das Ding läuft halt auch von diesen USB-Batteriepacks aus. Sehr gute Idee, genau. Das heißt also, da reicht es dann sogar, wenn man ein USB-Mikro hat, so ein USB-Batteriepack, aber ne, meistens, wo man verkabeltes Internet hat, hat man auch, hat man dann auch Strom. Strom ist irgendwo da, ja. Über UMTS habe ich es noch nicht so ausprobiert. Könnte nicht. Da kann man selten genug genau sagen, wie viel Platz man jetzt in der Leitung hat. Da hat man auch Aussetzer. Würde ich nicht empfehlen, das also generell für Streaming nicht zu machen. Also bei uns ja, glaube ich, jetzt wo wir gerade sind, 30C3, glaube ich, würde es nicht ausprobieren. Ja. Die Zelle ist bestimmt nicht gerade leerer. Da habe ich noch was anderes gebastelt. Ja, erzähl, ich bin ganz Ohr. Ähnliche Lösung, und zwar dann nicht live, aber fast live. Im Prinzip ein Advanced Anrufbeantworter. Ich nehme tatsächlich den Anrufbeantworter von meiner Fritzbox. Das dann an eine bestimmte E-Mail-Adresse gesendet, guckt, ist das vom richtigen Telefon? Und wenn ja, dann dekodieren, umkodieren. Ui, da hörte man gerade die Seidenstraße. Ja, ja, die hört man immer, immer sauber hier mit raus. Die Rohrpost hier. Dass man einfach mit dem Telefon anrufen kann, quasi so einen Notfall-Podcast über Telefon machen kann, auflegt und dann wird es direkt ein paar Sekunden später auch wieder live gestellt. So okay, hat auch was, aber die Funktion ist nicht in deiner Box ist drin. Die ist dann rein serverseitig, okay. Und wir brauchen halt einen Anrufbeantworter. Entsprechend ist die telefonisch ist die Qualität. Aber das ist halt so für Orte, bei denen man einfach nur noch telefonieren kann und mit Daten nichts wollen. Hört sich auch nicht mehr gut an nachher. Tonqualität über Telefon ist immer so tricky. Das ist halt Telefonqualität. Das reicht genau. Gerade so eben für, ich sag mal, aus dem Kriegsgebiet. Berichterstattung aus dem Gebiet, genau. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Lösung. Jetzt, wo wir auf den Server zu sprechen kommen sind, also das Gerät selber, was man Zigarettenschachtel groß aufbauen muss, nachher einen Strom einschalten muss, das sendet an, der Client sendet an den Server. Den Server muss ich bitte selber installieren? Und wenn ja, ist das aufwendig, irgendwie den Server mit Icecast zu installieren? Und du sagst ja, du hast da auch noch ein bisschen was angepasst, ein bisschen was selbst gestrickt, ne? Hast du ein Strickmuster online, irgendwo, wo man sagen kann, so, da baue ich mal nach? Demnächst. Okay. Und zwar, für Streaming ist es ein relativ einfacher Icecast-Server. Icecast und Shoutcast sind so die beiden großen Player im Audio-Streaming-Bereich. Icecast, die Open-Source-Variante, der ist nicht modifiziert. Und den habe ich halt soweit konfiguriert. Das ist dann halt der Trick, da die ganzen Konfigurationen sauber und richtig hinzukriegen. So hinzukriegen, dass man sagen kann, ja, ich richte dir nochmal zwei weitere Streams ein. Das ist eine Sache, ja, ist ein bisschen Scripting und Erfahrung ein paar Mal auf die Nase gefallen, bis man das so sauber hingekriegt hat, dass man da schnell Sachen zur Verfügung stellen kann. Ansonsten, ja, Skripte, die dann aus den Dumps, die passend umbenennen, in passende Directories einsortieren, mit den passenden Berechtigungen versehen, das Ganze dann dem passenden Web drumrum, mit den passenden RSS-Feeds versehen, dass das wirklich veröffentlicht wird. Das Strickmuster habe ich, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht online, weil ich biete das an als Dienst, jetzt ab kommendem Jahr, also ab in ein, zwei Wochen, Start so ab 1 € im Monat oder sowas für die kleinen Pakete. Das, was ich dann machen wollte, dass ich im Prinzip mir reserviere, dass ich meine Sachen immer einen Schritt voraus bin, das heißt, die neuen Entwicklungen gibt es dann halt erst bei mir, aber die Idee ist vor allem, das für alle Leute einfach zu machen, und nicht Leute dann oder schöne Lokalradios einfach sterben zu lassen, weil die Frequenzen verlieren oder sowas. Okay. Und ja, das ist dann so die Idee, aber das dauert halt noch ein bisschen. Okay, also du hast schon was, das läuft auch schon soweit, ne? Unter, das kann man ja sehen unter www.ich-bin-radio.de, also ich bin radio.de. Geht auch ohne Minuszeichen. Geht auch ohne Minuszeichen. Super. Also ich bin radio.de auch gern zusammengeschrieben. Könnt ihr euch mal drüber informieren, was der Volker sich da für Gedanken gemacht hat und was dahinter steckt. Also eine Sache noch, die wir jetzt nämlich hier auf dem Kongress festgestellt haben. Genau, da komme ich raus zu sprechen. Du warst ja beim Tim, ne? Genau, der Raspberry Pi, der hat so seine kleinen Probleme, der hat nämlich ein grottiges USB-Netzwerk-Interface, das toll funktionieren kann. Aber nicht muss. Nicht muss. Da habe ich dann hier ein bisschen gelitten auf dem Kongress, weil das sind also Sachen, es hört sich nach Verzerren an. Das heißt, wenn es leise ist, höre ich nicht. Sobald ich lauter spreche, habe ich gelegentlich so wenn, das sind diese, wenn man das kennt, wenn Buffer springt. Mhm. Leise Knackser, Knispler. Das ist gut, den Prittlauf-Knacksen, ja? Ja, das ist Prittlauf-Knacksen, genau. Und das liegt halt daran, dass diese USB-Bridge im Eimer ist beim Raspberry Pi. Das heißt, ich werde jetzt zunächst mal ein BeagleBone oder ähnliche Systeme mal durchprobieren. bei denen Netzwerk und USB-Interface nicht auf derselben Karte hängen. Das heißt, das hängt grundsätzlich an der Hardware, was Raspberry Pi so anbietet, dass die Netzwerkschnittstelle über USB und der USB-Implementation eher mäßig ist. Ja, und okay. Da schaue ich mal, aber auch die BeagleBones, die liegen, lass mich nicht lügen, aber auf jeden Fall zweistellig. Auch erschwinglich. Bleibt das ja. Noch auch im erschwinglichen Bereich. Und auch so von der Anpassung her keine allzu große Arbeit mehr für dich, dass ich das von vorne anfangen muss komplett. Nee, das, weil ich ja, also auf Client-Seite läuft ein Dark Eyes, der kann halt Ogg Vorbis und MP3 kodieren, inzwischen glaube ich sogar Opus. Mhm. Oder ein Isis 2, der, ich glaube, zumindest unter Debian kann er nur Ogg Vorbis. Okay. Der kann auch nur einen Kanal, während Dark Eyes kann mehrere Kanäle gleichzeitig bespielen, wobei der Raspberry Pi mit zwei Stereokanälen ausgelastet ist oder überlastet, knapp überlastet ist. Im Grunde braucht man ja auch nicht mehr dafür. Also für die Idee, wie du jetzt sagtest, jetzt zum Beispiel für Funktionssitzungen oder generell für irgendwelche Streams, die man mal rausschicken muss, die andere hören sollen, muss man ja auch nicht unbedingt mehr Kanäle haben. Es reicht ja, wenn man mehr Kanäle in zu einem bündelt eigentlich, oder? Ja, dafür muss ich dann aber die Serverseite umstricken, dass ich dann dort die Rekodierung mache. Okay. Und wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen Work in Progress. Ich habe hier auch ein paar schöne Ideen bekommen, was Leute gerne hätten. Mhm. Zum Beispiel ein Anschluss von einer Tastatur, dass man Kapitelmarken, Start, Stopp setzen kann. Dass man wirklich direkt beim Spielen direkt sagen kann, jetzt Start, Kapitelmarker, Kapitelmarker, Kapitelmarker, dass man nachher einfach sagen kann, okay, wo sitzen die, wo war das Thema gerade, das dann auch für die Shownotes-Leute einfacher, dann sagen, okay, jetzt sind wir beim Thema, wenn man eine mehrteilige Sendung hat, nicht nur monokausal. Oder dass man vielleicht sogar unterschiedliche Kapitel oder Schnittmarken macht, so hier Kapitelmarke, dort Schnitt, weil, keine Ahnung, Mikrofon umgefallen. Zum Beispiel, also der Red Button, der große auf dem Tisch und man sagt so, hier ist nächstes Thema, Räuspertaste. Das nicht. Weil die Idee ist, also es soll ja auch einfach bleiben. Deshalb also die erste Version einfach nur ausschalten. Die Idee ist auch, das Ganze redundant zu haben. Man kann sowas auch direkt im Computer machen. Gerade wenn man schneidet, dann startet man auf dem Computer nochmal ein weiteres Interface oder ein weiteres Programm, das dann streamt und verklöppelt das in Software und Konfiguration. Das dann in 30% der Fällen wieder irgendwo klemmt. Das kennt man vom Tim, das kennt man von überall. Hängt mal irgendwas, wenn man zu viel rumkonfiguriert, was man ja gerne macht, so als Dirt, spielt man ja gerne an seiner Konfiguration rum, bis es nicht mehr funktioniert, mal wieder einen Schritt zurückgehen muss. Ja, und die Idee war, dort einfach sagen zu können, okay, ich nehme jetzt meinen Ausgang parallel zum Kopfhörer, meinen Main-Ausgang, hänge den einfach an die Kiste dran und es streamt und archiviert direkt, sodass ich zumindest einen Notfall hinten dran habe, für den Fall, dass mir irgendwas ausfällt. Für die Leute, die dann auch meinetwegen sogar aus dem Bürgerfunk kommen, die noch ihr Mischpult da stehen haben, damit umgehen können. Also gerade für die Android-Telefone, Tablets gibt es halt so ein, ich glaube, Jinglebox nennt sich das, so 8 Jingles kann man dahinter legen. Das heißt, wenn man ein kleines Mischpult hat, so ein Behringer, Tabco, wie auch immer, mit USB-Interfacechen, liegen auch so bei 2 bis knapp 3-stellig, also irgendwo so zwischen 50 und 150 Euro. Mhm. Dann ist man mit seinem Smartphone als Jinglebox und Zuspieler, einem Mikrofon und der Kiste im Prinzip schon ein komplettes Sendestudio. Das mache ich mit meinem iPad, da habe ich auch eine Soundboard drin. Genau. Heute nicht mit, habe ich im Office, deswegen war mir zu viel hier, das auch noch einzuspielen. Ich könnte aber, ich habe noch Anschluss frei. Ich könnte mein Soundboard anschließen. Danke für den Hinweis. Mein Soundboard fehlt hier, okay. Soundboard anschließen für Einspieler. Und das sind halt Sachen, mit denen kann auch jemand umgehen, der jetzt nicht so konfigurationsfreudig unterwegs ist. Oder einfach Leute, die Schnauze voll haben vor dem, es funktioniert wieder nicht und die einfach ein es tut mitnehmen wollen. Es soll einfach funktionieren. Man will sich keine Gedanken machen, nicht mehr was muss ich da konfigurieren? Einfach anschließen, läuft und dafür der Tod dieser Konfiguration ist ja die Komplexität. je mehr man da einbaut, wie ich gerade sagte, Räuspertaste, das war absichtlich gesagt, das macht das Thema viel zu komplex nachher, fehleranfällig, und irgendwann steht man doch wieder dran. Ja, man muss doch wieder viel anpassen, weil es dann keine Out-of-the-Box-Lösung ist. Ne? Und dann hat man wieder ein bisschen advanced, oder man hat, es mir am Anfang passiert, ich habe eine Konfigurationsänderung gemacht oder ein Update gemacht, und deshalb ist mir mein DHCP-Client weggeflogen auf der kleinen Kiste. Weshalb ich keine IP-Adresse kriegte, weshalb er immer eine Mac hatte. Ach ja, das macht das Ding auch, ein Audio-Rückkanal. Bitte Netzwerk anschließen, Netzwerk gefunden, und dann sagt er 3, 2, 1, live. Und dann ist man live. Wer hat's besprochen? Von dir? Von mir gesprochen. Super, genau. Das heißt, wer sich so ein Ding ins Haus holt, der hört dich immer im Ohr mit dabei. Hoffentlich nur dreimal, nämlich bis zum Live, weil danach gibt es dann auch dann ist ein Problem aufgetreten sein, dass das Audio-Interface rausgefallen ist oder Netzwerk weg ist oder ähnliches. Das sind so die Sachen, die ich dann da schon abfange, und ja, mit den Inputs von hier werde ich dann noch ein paar Ergänzungen dazu machen, das auf eine andere Hardware setzen. Also als Ideen-Inkubator hast du ja hier das beste Publikum eigentlich, ne? 30C3, ja, da hast du auch immer. Ja, und halt mit heißer Nadel die Notfalllösungen stricken. Das ist normal. Wer ist so Zielgruppe für dich? Wen siehst du so als Zielgruppe dafür an? Es sind ja zwei Komponenten. Einmal die Hardware, die funktioniert dann auch Richtung Xenium oder ähnlichen Schnittstellen. Also halt das Streaming, Kombinat, Gesellschaft, wie auch immer. Also die Truppe, die halt Streaming Bandbreite zur Verfügung stellt. Mhm. Ist halt auch nur eine Konfigurationssache. Ich habe das extra so gemacht, dass das noch auf der DOS-Partition der Kompaktflash mit drauf ist, dass man das auch unter Windows einfach editieren kann. Und halt dann die Hardware direkt nur zum Stream nutzen kann. Andererseits die Serverkomponente, bei der Stream fängt an, und wenn Stream aufhört, dann macht das Publishing oder das Pre-Publishing direkt schon komplett. Das läuft auch mit Seidenstraße. Ja, hier, nächste Post hier. Das läuft halt auch mit anderen Clients. Und da habe ich auch Anleitungen auf der Seite, wie man dann mit Dark Eyes, also mit unter Linux, unter Windows, dann mit BAT, nennt sich das Programm da, ein Streaming einfach machen kann. Und wer kauft das dann? Weil du willst das ja auch irgendwann mal dann auch an Mann bringen, natürlich. Also die Hauptidee ist einfach so mehr oder weniger selbstfinanziertes Hobby. Derzeit läuft es halt für drei Piratenfraktionen aus Berlin. Und da lohnt es sich nicht, die Rechnung zu stellen, weil die Hörer sind deutlich einstellig. Das Ganze einmal in der Woche, das ist, keine Ahnung, ich könnte eine Rechnung über 2 Euro im Jahr stellen, minus Porto ergibt, toll. Genau. Idee ist wirklich, ich sag mal, Podcaster, die streamen möchten und die eventuell auch ein Fallback haben möchten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Idee mit meinem eigenen Podcasting-CMS weiterverfolge oder dann auch auf den Podlove Publisher gehe, wobei ich und WordPress so ein bisschen auf ideologischem Kriegsfuß stehen. Du bindest dir einen Sack Schmerzen ans Bein, ne? Wenn du mit WordPress in den Ring gehst, Auphonic bietet doch APIs an. Das ist nämlich dann auch eine Idee, dass dann, also die Idee, die ich erst, also bisher habe, ist ein einfaches CMS für Podcasting optimiert, bei dem man halt im Prinzip einstellen kann, okay, mein Default-Titel ist, mein Default-Inhalt ist, meine Default-Image oder sowas ist, und das dann, sobald der Stream aufhört, vorproduziert wird. Oder konfigurierbar direkt produziert wird, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt hier sowieso nur live aus für Leute, die für Fraktionssitzungen, für Leute, die einfach nur ihren täglichen News-Überblick haben, ohne Shownotes oder ähnliches zur Verfügung. Der Eisenbahnverein, der einen Podcast über Weichen und Bergbau macht. Ja, und das wöchentlich, ja. Sowas zum Beispiel, ne? Egal, aber halt, der einfach nur sagt, den ganzen Webkram mache ich nicht. Oder ich will es erstmal raushauen. Mhm. Raushauen ist wichtiger. Also irgendwie so Eventsachen, Occupy, was auch immer. Da ist es erstmal wichtiger, die Nachricht rauszukriegen, und schön machen kann man später. Das heißt, du brauchst dann so ein Beagle, brauchst dann in der Ruggedized Box, das heißt wasserdicht, schlagstockfest und tränengassicher. Dann idealerweise auch noch mit Akkubetrieb und über UMTS, das ist dann aber Der mobile Reporter, genau. Das wird dann der echt mobile Reporter, aber die Idee ist erstmal, sagen wir mal, das CMS so weit, dass es selber läuft. Derzeit ist es halt nur ein Audioarchiv zum Runterladen. Es ist kein RSS-Feed, ist derzeit dabei. Dass man wirklich sagen kann, okay, entweder wird es für mich vorproduziert, dass ich dann nur noch Titel, Shownotes hinterher schieben muss, sage Publish und dann ist okay. Oder es wird direkt archiviert, das läuft, der Teil läuft schon. Und hier die Ideen, dass man eventuell an die Auphonic oder an die Podlove-Infrastruktur dann auch nochmal so ein Plug dran macht, dass jemand, der das, der Podcasts machen möchte, einfach die Lösung soweit nutzt, dann entsprechend konfiguriert auf mein Podlove FTP Incoming oder mein Auphonic API Hochlad-Account ist. Und dann fällt im Prinzip der Livestream ein paar Minuten später direkt in die eigene Podcast-Infrastruktur. Man muss ja sehen, nur mal, also die Podcaster, wir haben uns ja alle unsere Seele verkauft. Wer podcastet und das veröffentlicht, der hat sich in WordPress installiert, der hat sich, was weiß ich, entweder nein. in. Bitte? Nein. Es ist die Menge. Also wenn man sich umschaut. Es gibt ja auch nicht viel. Es gibt diesen alten Lautblog. Es gibt also Anotobak. Ja, genau, den gibt es noch. Dann gibt es Podpress, es gibt Blueberry, gibt es. Die werden aber alle nicht weiterentwickelt. Mehr schlecht als recht auch weiterentwickelt. Das heißt, da gibt es ein bisschen Probleme mit. Und jetzt der Podlove Publisher, die haben sich ja. Anfang hieß es ja auch. Ja, die wollen es ja auch von. Es muss nicht unbedingt abhängig von WordPress machen, aber wenn man sich genau anschaut, die Podcaster sind natürlich auch voll. Was man in Technik reinsteckt, in die Aufnahme, da spart man sich an Aufwand natürlich in dem Publishing selber. Also man nimmt sich ein WordPress. Ist ja nichts Einfaches, als ein WordPress zu installieren und mal eben so ein Plugin wie so ein Podlove Publisher reinzuhauen. Einfacher geht's halt nicht. Und ich denke mal, die Entwicklung geht halt auch dahin, dass es leider ein Sack mit Schmerzen sein wird für die Entwickler. Auch für den Betrieb. Also ich kenne es halt von verschiedenen WordPress-Installationen, die dann halt auf einem durchschnittlichen Server mal eben für einen Load von 2, irgendwas sorgen. Mhm. Dann gucke ich mir meine kleine virtuelle Kröte an oder ich habe es auch mal auf Atom laufen lassen, die ist nie über einen Load von 0,1 rübergekommen. Aber halt, das sind die technischen Aspekte. Was sind die menschlichen Aspekte natürlich nicht vergessen, ne? Die Bedienbarkeit und was kennen die meisten? WordPress also, deshalb jemand? Deshalb die Idee, veröffentlicht du es? Ja, nein, vielleicht. Der Teil, an dem ich da gerade schraube, das ist halt ein CMS, bei dem jede Sendung ihr eigenes Verzeichnis hat. Da schmeißt dann halt Bilder, Audio, was der Geier was rein, das wird dann entsprechend im CMS aufbereitet. Das die Basis dazu funktioniert schon weitgehend, ist aber noch nicht präsentabel. Deshalb noch nicht public. Die Frage, muss es, ich sag mal so shiny, glossy, schön aussehen oder reicht nicht beim Podcast eigentlich ein sehr gut funktionierender RSS-Feed, der das auf die mobilen Endgeräte einfach sauber ausliefert? Ich meine jetzt glossy oder noch nicht sauber im Sinne von programmierkonfiguriertechnisch. Achso, du meinst, okay, alles klar. Also taucht ja auch nicht, wenn ich da eine wilde Sammlung in die Gegend schmeiße, unkommentiert und keiner kann damit was anfangen, weil die Config-Optionen hier und da zerblasen sind. Es geht nichts über eine anständige Doku. Das sollte schon soweit sein, dass man das auch selber installieren kann. Ja, und das sind jetzt so die nächsten Schritte. Also wie gesagt, Senden läuft, Stream läuft, Archivieren läuft, jetzt kommt das CMS an die Reihe und halt die neue Hardware dann, weil die alte halt knispelt. Manchmal. Okay, schade. Wie hast du das geplant? Willst du die Software nachher kostenlos anbieten? Willst du die verkaufen? die Boxen, die ja die auch verkaufen oder einfach die Software dafür anbieten? Hast du da Gedanken gemacht? Wenn so? Dann die Software dazu, weil wir in Deutschland dieses Elektroschrottgesetz haben. Das heißt, wenn ich Boxen verkaufen will, muss ich am Elektroschrottentsorgungsverband irgendwie sowas, ja. Registriert und muss Altgeräteentsorgung und alles, was dazu gehört, wieder, ne? Genau. Also ich habe beispielsweise auch einen kleinen CD-Shop für eine sehr spezialisierte Musikrichtung. Und da muss ich für das Zellophanpapier und die Versandverpackung muss ich am dualen System teilnehmen. Hab da im Jahr schätzungsweise irgendwo so um die 50 Gramm Zellophan und, keine Ahnung, ein Kilo Pappe oder sowas in Summe. Für sowas kriegt man beim dualen System aber nicht mal eine ID. Da muss man dann Mindestmengen abnehmen und ist dann gleich deutlich geldlos, also im hohen zweistelligen oder eher im kleinen dreistelligen Bereich. Nur dafür, okay, dass man Versandhandel hat. Das heißt, im Grunde sagst du, kauft euch die Hardware, wo ihr wollt, sollte nur diese und diese Spezifikation haben. Also ja, die Hardware, die könnt ihr euch da und da und da kaufen. Genau, kauft euch die, hier ist ein Link, kauft euch die, nicht bei mir, ich will mit dem Blödsinn nichts zu tun haben, mit Rückgabe, aber die Software, die könnt ihr bei mir kaufen. Genau, und Konfiguration dazu, also wenn dann jemand bei mir streamen und hosten machen will, dann kriegt er von mir eine fertige Config, Zugang zum Webinterface, in dem man da halt die Templates einstellt. Ja, und das ist dann halt das, was ich da anbiete. Okay, super. Anbiete demnächst. TM, genau. Die nächste, also TM, das ist alles noch so, du arbeitest noch dran, ne? Das ist gerade also so ein Lebensobjekt. Ne? Stream archivieren geht. Also wenn jemand sagt, wir möchten unsere Fraktionssitzung, unsere Gemeinderatssitzung, unsere Vereins- wie auch immer Sitzung, möchten wir einfach streamen. Keine Ahnung, Gottesdienste in die Gemeinde mit raus oder ähnliches. Ratssitzungen. Ratssitzungen, der ganze Kram, den möchten wir live machen, das kann ich anbieten, inklusive halt der Archivierung. Das läuft schon so weit. Das kann man schon. Zuverlässig, Stream sollte sich in den nächsten ein, zwei Wochen auch, nicht Stream, RSS-Feed sollte dazu kommen, das ist einfach nur ein weiteres Template. Das CMS zum Schöner machen, das ist das noch dauert noch ein bisschen, Arbeit. Ne? Okay. Und die Hardware, ich werde mir jetzt demnächst halt das Ding Alternativgerät mal angucken. Das Beagle. Und dann sollte halt so im Monat oder sowas sollte da eine Entscheidung dann sauber da sein. Super. Tut nicht und dann habe ich da eine saubere Empfehlung. Ja, und dann sollte es insgesamt einfacher sein. Hinschmeißen, in die Steckdose stecken. Endlösung ist also für dich, der was veröffentlichen will, streamen will, veröffentlichen will, hat das Gerät in einer kleinen Handtasche, Stromstecker einstecken, Audio-Device, Netzkabel einstecken, das Audio-Device seiner Wahl da anschließen und dann geht's online. Genau. Ohne Konfiguration oder ohne Administrator an Bord, der mal irgendwas einstellen muss, eine halbe Stunde konfigurieren muss, kein Nerd dabei, der erklären muss, warum man Stromstecker einsteckt. Für jedermann bedienbar, einfaches Gerät. Einstecken, einfach einschalten. Einfach so als sorglos Ding, auch für die Profis, weil irgendwann nervt das ganze Gefrickel. Auch für Bands, die Musik machen wollen vielleicht. Ja, wobei dann kommt natürlich sofort wieder die Urheberrecht, GEMA und so weiter. Natürlich. Weshalb ich hier zum Beispiel jetzt die Aufnahmen, die hier gestreamt werden, mit Knispeln, sorry, weshalb die einfach nur archiviert werden, ohne dass die Leute das sehen. Die Seite leitet direkt weiter hier zum Sendezentrum. Und die Leute, die da aufnehmen, die können eine Mail schicken, den schicke ich das dann. Und dann können die entscheiden, ob sie es veröffentlichen oder nicht. Super. Das heißt, unter ichbinradio.de verfolgt live, was Volker weiterentwickelt. Er ist noch voll dabei bei der Sache. Und seid dabei, wenn was Neues entwickelt wird. Hört sich spannend an, auch wenn es nicht unbedingt was für mich ist, weil ich bin ja auf meinem Podcast-Equipment hier. Ich bin ja Bastler vom Herrn hier. Ich bastle mich ja so kaputt, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert, wieder neu anfangen muss. Aber es gibt eine Zielgruppe, die sehe ich. Die sehe ich auf jeden Fall, eine Zielgruppe. Ja. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das ist nämlich sehr spannend, das Thema auch für mich. Ich habe da auch eine Zielgruppe, die ich schon im Auge habe dafür. Mhm. Wen? Ja, das erzähle ich dir gleich mal nach unserem Podcast. Das finde ich schon sehr spannend auf jeden Fall. Danke, dass du dabei warst, Volker. Ja, gerne. War sehr interessant. Und ja, das war Nerdfunk Nummer 58 vom 30C3. Bis zum nächsten. Ciao. Tschüss.